Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Im Namen Allahs des Allerbarmers vom Herzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich möchte heute mich mit euch beschäftigen mit einem Thema. Es geht um den Verzicht auf die Dunya. Es geht um den Verzicht auf weltliche Dinge zugunsten des eigenen Kontos der Hasanat und zugunsten des Jenseits, zugunsten der Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Es gibt viele Beispiele dafür. Wir möchten uns zwei Beispiele herausgreifen aus der Geschichte der Sahaba radiallahu ta'ala anhum, der Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, damit wir ihnen nacheifern und wenn wir nur teilweise nacheifern und damit wir natürlich zumindest sie lieben und schätzen, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns zusammen versammelt mit ihnen am Tag der Auferstehung. Der Mensch wird zusammen auferstehen mit denjenigen Menschen, die er liebt. Und zwar berichten uns unter anderem Al-Muswar ibn Makhrama radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, dass als die Gesandtschaft von Hawazin als Muslime kamen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen Folgendes sagte. Also, um zur Erklärung, es hat eine Schlacht stattgefunden in einer Ortschaft, heißt Hunain. Und die Schlacht von Hunain, die kennen wir alle. Und dort gab ein Stamm, und das waren die Hawazin, und das war der Krieg zwischen den Muslimen und den Hawazin, der stattgefunden hat. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nachdem sie den Krieg gewonnen haben, hat der Prophet die Kriegsbeute genommen und bei Ji'rana aufbewahrt, bei einer Ortschaft in der Nähe von Mekka aufbewahrt. Warum? Weil er wollte nicht die Kriegsbeute verteilen unter den Muslimen, sondern er hatte die Hoffnung gehabt, dass nach wenigen Tagen der Stamm der Hawazin zum Propheten kommt, sallallahu alaihi wasallam, und sie bereuen und sie den Islam annehmen, sodass er ihnen ihr Hab und Gut wieder zurückgeben kann, sallallahu alaihi wasallam. Stellt euch das mal vor, so ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, erst nach Taif gegangen und hat Taif umzingelt, und dann Allah hatte noch nicht bestimmt gehabt, dass Taif befreit wird. Dann ist der Prophet nach Ji'ran zurückgegangen und erst ungefähr über 10 Tage nach der Schlacht von Hunain hat der Prophet erst die Kriegsbeute unter den Muslimen teilweise verteilt. Und während er am Verteilen war, kamen dann tatsächlich die Hawazin zum Propheten sallallahu alaihi wasallam als Muslime. Sie haben also den Islam angenommen und den Schirk und den Kufr verlassen. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, Sie haben gesagt, bitte gib uns unser Hab und Gut wieder zurück. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass man sehr wohl mit weltlichen Dingen versuchen kann, jemanden auf den rechten Weg zu leiten. Denn man muss die Krankheiten der Menschen in ihren Herzen kennen, dann weiß man, mit welchem Schlüssel man ihre Herzen, inshallah ta'ala, öffnen kann. Sie wollten ihr Hab und Gut wieder haben, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe das, was ihr seht. Ich habe das, was ihr seht. Diejenigen Worte, die mir am liebsten sind, sind diejenigen, die wahrhaftig sind. Also der Prophet will sagen, ehrlich, guckt mal, das, was ich habe, ist noch da. Das andere habe ich verteilt. Sucht euch aus, was ihr haben wollt. Wollt ihr euer Vermögen wieder haben? Wollt ihr eure Gefangenen wieder haben? Und sie sagten, wir wählen unsere Gefangenen. Natürlich, man will lieber seine Freunde haben, seine Familie haben, statt das Gold und das Silber. Daraufhin stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf. Das heißt, er hat eine Predigt gehalten, lobte Allah Azza wa Jal und sprach als dann, jene Geschwister von euch sind reuevoll gekommen. Das heißt, reuevoll, die größte Reue, die man verspüren kann, ist die Reue, nachdem man Schirk und Kufr gegangen hat, nachdem sie Kuffar waren und sie haben den Islam angenommen. Sie sagen, sie sind reuevoll zu euch gekommen, eure Geschwister von Hawazin. Und ich bin der Meinung, dass wir ihnen ihre Gefangenen zurückgeben sollen. Wer sie gerne zurückgeben will, soll dies tun. Und wer auf seinen Anteil besteht, bis wir ihn ihm geben, sobald uns Allah eine kampflose Beute zuteil kommen werden lässt, der soll dies tun. Und so hat der Prophet sie vor die Wahl gestellt. Entweder ihr gebt eure Sachen jetzt zurück und verzichtet darauf, oder ihr gebt sie ihnen sozusagen als ausgeliehen, ihr gebt es ihnen und das nächste Mal, wenn wir das nächste Mal eine kampflose Beute erhalten, dann hat der Prophet das Recht dazu, dann zu machen, wie er will, dann werde ich euch das zurückgeben, was euch eigentlich zustand. Da sagten die Leute, natürlich, sie waren versammelt und der Prophet hat sie dazu aufgemuntert. Dann haben manche gesagt, ja, wir sind damit einverstanden, wir geben zurück. Und ihr wisst, manche haben geschwiegen und man weiß nicht, die Leute, die schweigen, sind sie auch einverstanden oder sind sie einfach nur mitgenommen sozusagen von dem Eifer des Gefechtes, haben sie zugestimmt. Und sie sagten, wir möchten sie gerne zurückgeben, o Gesandter Allahs, alle Gefangenen. Und da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wir wissen nicht, wer von euch eine Erlaubnis gegeben hat und wer nicht. Wir wissen nicht, wer von euch einverstanden ist und wer nicht. Kehrt zurück, bis eure Vertreter uns dies, mitteilen. Da kehrten die Leute zurück und ihre Vertreter sprachen mit ihnen. Sie sprachen sich ab und dann kamen sie zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie teilten ihm mit, dass sie sie gerne zurückgeben und die Erlaubnis erteilt haben. Das sind die Freunde unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, das ist unglaublich, das musst du dir einmal vorstellen, was das bedeutet, ein Sklave oder eine Sklavin zu haben. Das ist vergleichbar heutzutage, damit wir mit der heutigen Sprache sprechen, vergleichbar mit einem Angestellten auf Lebenszeit. Ein Angestellter auf Lebenszeit, der für dich kostenlos von morgens bis abends arbeitet, den du gut behandelst. Wie gesagt, ein Angestellter auf Lebenszeit, der für dich arbeiten geht. Du schickst ihn zu arbeiten, er arbeitet für dich und er gibt dir das Geld, was er erworben hat. Und davon gibst du ihm zu essen und zu trinken, dass es ihm natürlich gut geht. Aber in Wirklichkeit, das ist ein Wert. Ich weiß nicht, vielleicht vergleichbar heutzutage mit einem Haus oder mit einer Wohnung, je nachdem natürlich, wie wertvoll dieser Mensch war. Denn das galt damals als eine Art Ware. Und liebe Geschwister, diese Sahaba radiallahu anhum haben darauf verzichtet. Ich stelle dir mal vor, du hast eine Wohnung, du sagst, bitteschön, du kannst die Wohnung haben, ich möchte sie nicht haben. Dieses Grundstück, das kannst du auch haben, die Muslime haben das zurückverlangt, sie können das wieder haben. Und so weiter und so fort. Diese Schlacht, liebe Geschwister, hat im 8. Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden, direkt einen Monat ungefähr nach der Befreiung von Mekka, die nämlich im Monat Ramadan stattgefunden hat. Liebe Geschwister, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was meint ihr, wem haben sie nachgeeifert? Wem haben sie gefolgt in dieser Sache? Hatten sie einen Vorreiter? Natürlich. Deswegen berichtet uns al-Bukhari in einem Muallaq-Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Stamm Hawazin zu ihm kam und gesagt hat, wir möchten gerne unser Vermögen wieder zurückhaben, wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagt als erstes, meinen Anteil habt ihr schon. Meinen Anteil habt ihr schon. Er war der Erste, der dem Aufruf gefolgt ist. Er war der Erste, der ihnen nachgekommen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht nur in seinem Namen gesprochen, sondern er hat im Namen seiner eigenen Familie gesprochen und seiner Nachkommenschaft, weil er wusste, dass sie natürlich damit einverstanden sein werden. So viel wusste er über die Liebe seiner eigenen Familie ihm gegenüber, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagte er, ihr habt nicht nur meinen Anteil, sondern auch den Anteil der Söhne von Abdul Muttalib. Also das heißt, ihr habt meinen Anteil, den von Fatima, den von Ali, ihr habt alle Anteile, die von dieser Nachkommenschaft hervorgegangen sind. Und das weist darauf hin, dass sie radiallahu anhum zweifellos ihn geliebt haben und Allah subhanahu wa ta'ala geliebt haben, zweifellos als erstes, denn darum geht es letztendlich. Und ihr wisst, liebe Geschwister, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum durch dieses Ereignis, wissen wir, dass die Sahaba radiallahu anhum, sie hatten nicht als Ziel gehabt, reich zu werden und Sklaven zu haben und Sklavinnen zu haben und Grundstücke zu besitzen und Gold und Silber. Das hätten sie alles in diesem Moment haben können, sondern ihr Ziel war es, als sie den Dschihad gegen die Götzendiener vollzogen haben, dass Allahs Wort subhanahu wa ta'ala das höchste Wort ist und dass der Islam sich ausbreitet und dass die Menschen in die Barmherzigkeit Allahs eintreten, damit, wenn der Engel des Todes zu ihnen kommt, damit sie in die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala aufgenommen werden. Das war ihr Ziel zweifellos. Und es gibt noch viele andere Beispiele, aber da die Zeit zu Ende ist, werde ich das insha'Allah ta'ala ein weiteres Mal fortsetzen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.